ist dieser Schuss nach hinten losgegangen, was sich Frankreichs Präsident Sarkozy als genialen Coup einen Tag vor dem Europawahltag ausgedacht hatte, entpuppt sich als Bumerang. Zur Zweisamkeit des Traumfotos Sarkozy mit Obama in der Normandie anlässlich des 65. Jahrestages der Landung der Alliierten haben sich etliche dazugesellt, vor allem böse Kommentare. Weshalb ist Königin Elisabeth II. Nicht eingeladen worden? Die Queen hatte doch selbst noch Sanitätsdienst im Zweiten Weltkrieg verrichtet. Nun kommt ihr Sohn Prinz Charles. Auch Kanadas Premier Harper ist da, Großbritanniens Regierungschef Brown und eine Fülle anderer Ehrengäste werden am frühen Nachmittag heute in Colville-sur-Mer ebenfalls erwartet. Dort, auf dem Omaha Beach überragenden Friedhof, sind allein 9.387 im Juni 1944 gefallene US-Soldaten begraben. Hier will Präsident Obama vor 9.000 Gästen eine Rede halten. Unter ihnen auch zahlreiche Veteranen und Bewohner, von denen viele wohl zum letzten Mal an die blutigen Kämpfe der Landung erinnern können, die den Anfang vom Ende des Naziregimes bedeutete. Graham, alive? Ich heiße Graham, hatte er gerufen. Erinnert sich dieser Normanne an den ihm gegenüberstehenden Kriegsveteranen aus den USA. Er hätte sich damals gefreut, nicht in deutsche Hände gefallen zu sein. 450 Gedenkfeiern werden überall in der Normandie heute abgehalten. Die Farben der Befreiung zieren die Straßen, Girlanden hängen. Sicherheit und Rücksichtsnahme werden in Colville und Umgebung natürlich besonders groß geschrieben. Mehr als 2.500 Ordnungskräfte sind im Einsatz. Die protestierenden Gas- und Elektrizitätswerker wollen, wie es heißt, doch nicht wie geplant den Strom abdrehen. In der Normandie scheint Präsident Barack Obama höchst willkommen. Ich liebe und bewundere ihn. Wir werden ihn hier in Caen richtig gut empfangen. Meint diese Einwohnerin Caens, der Stadt, wo Präsident Sarkozy vor der Zeremonie etwa eine halbe Stunde lang mit Barack Obama über Probleme wie den Nahostkonflikt, Iran und Klimaschutz bilateral sprechen will. Sarkozy buhlt um Einfluss und Zugang zu seinem charismatischen amerikanischen Amtskollegen, der auf die Frage, was er an Sarkozy schätze, damals noch als Kandidat sagte, seine Energie. I'm asking him what he eats. Ich will wissen, was er isst. Er ist immer in Aktion. International hat Barack Obama das Zepter des Handelns vielleicht etwas zum Leidwesen Sarkozys in die Hand genommen. Ob er mittlerweile weiß, was Sarkozy isst? Denn eine Einladung zum Abendessen soll er gestern ausgeschlagen haben. Frau Michel und die beiden Töchter werden jedoch am Sonntag im Élysée speisen. Aber da ist Präsident Obama schon auf dem Rückflug nach Washington und wird sich an das sprachliche Denkmal erinnern, das ihm die Bürger von Caen gesetzt haben. Sie begrüßen ihn heute nämlich mit Transparenten »Yes, we Caen«, geschrieben C-A-E-N, eben wie der Name der Stadt.